Sie hören Ich kam in diese Welt herein von Wilhelm Busch aus Wikisource der Freien Quellensammlung, gelesen von Jonathan Groß. Ich kam in diese Welt herein, mich bass zu amüsieren. Ich wollte gern was Rechtes sein und musste mich immer genieren. Oft war ich hoffnungsvoll und froh, und später kam es doch nicht so. Nun laufe ich manchen Donnerstag hienieden schon herum, wie ich mich drehen und wenden mag, es ist immer der alte Kummer. Bald klopft vor Schmerz und bald vor Lust das rote Ding in meiner Brust.